SWR 2 Dschungel mit Miriam Buse am Mikrofon. Vor 40 Jahren, am 18. September 1970, starb Jimi Hendrix mit 27 Jahren. Ein Leben endete und eine Legende begann. Jimi Hendrix gilt immer noch als einer der musikalischsten und fantasievollsten Rockmusiker aller Zeiten. Aber das reicht noch nicht, um eine Legende zu werden. Was außer Begabung, Besessenheit und Eigensinn noch zusammenkommen muss, damit eine Legende entsteht, darum geht es im Dschungelfeature heute. Excuse me while I kiss the sky. Jimi Hendrix zwischen Himmel und Hölle von Lothar Nichols. I'm a voodoo child. Lord, I'm a voodoo child. Ich bin ein Kind des Voodoo. O Herr, in der Nacht, in der ich geboren wurde, war der Mond in rotes Feuer gehüllt. Ich sagte, dass sich der Mond in der Nacht meiner Geburt in einen roten Feuerball verwandelt hat. Am Abend, bevor er starb, haben wir um 7 Uhr miteinander gesprochen. Ich war in London und wir haben uns im Club The Speakeasy verabredet, um zusammen zu spielen, weil Sly Stone in der Stadt war. Aber Hendrix tauchte nicht auf. Und das war ziemlich merkwürdig und ganz ungewöhnlich, nicht zu erscheinen, wenn Musik gemacht wurde. Und ein paar Stunden später habe ich den Anruf bekommen, dass er gestorben ist. Mitch Mitchell, Schlagzeuger der Jimi Hendrix Experience. Meine arme Mutter weinte. Sie sagte, die Wahrsagerin hatte recht. Und sie starb auf der Stelle, fiel einfach zu Boden. Und ich sagte, flieg weiter, immer weiter, weil ich ein Voodoo-Kind bin. I was laying in bed in New York, in my hotel, and there was a phone call. Girl, a friend of yours is dead, Jimi Hendrix. I said, what? She hung up. Ich lag im Bett in meinem New Yorker Hotel und habe einen Anruf von irgendeinem Mädchen bekommen. Ein Freund von dir ist tot, Jimi Hendrix. Ich sagte, was? Und sie legte auf. Dann begann das Telefon wie verrückt zu klingeln und dann tauchten all diese Frauen auf. Sie wollten sich aus meinem Fenster stürzen und es war ihnen todernst. Damals war ich noch sehr jung und er war der erste Mensch, den ich kannte oder mit dem ich zusammengearbeitet hatte, der starb. Das hat mich wirklich sehr erschüttert. Ich dachte immer, dass da irgendetwas nicht stimmte, aber das ist eine Vermutung. Noel Redding, Bassist der Jimi Hendrix Experience. Ich weiß nicht mehr, warum ich dort war, aber ich erinnere mich, dass ich Windeln anhatte. Und dann redete sie mit mir und hat mich aus dem Bettchen gehoben. Und dann hat sie mich aus dem Fenster schauen lassen. Das war Seattle. Und sie hat mir irgendwas am Himmel gezeigt. Es war ein Feuerwerk. Und dann erinnere ich mich noch, wie sie mir neue Windeln angelegt hat und wie sie mich mit der Windel fast erdrückt hat. Es ging mir wirklich nicht gut. Ich muss im Krankenhaus gewesen sein und hatte einen Tropf und den ganzen Kram. Und dann hat sie mich ans Fenster gehalten, ich schaute und der Himmel war so... Die Kinder und ich saßen auf der Veranda. Als es spät wurde, sagte ich, Jimi, ich werde die Kleinen baden und ins Bett bringen und komm dann gleich wieder. Nachdem die Kinder gebetet hatten, gingen sie zu Bett. Jamie saß draußen und weinte. Ich legte meinen Arm um ihn und fragte, was ist denn los, Kleiner? Er schniefte und sagte, was los ist? Ich sag's dir, Tante Dorothy. Wenn ich groß bin, gehe ich weit, weit weg. Und ich komme nie mehr zurück. Nie. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich drückte ihn und mir liefen die Tränen die Wangen runter. Dorothy Harding, Freundin der Familie Hendricks. Jimmy fragte mich, warum Mama immer Dinge versprach, die sie nicht halten konnte. Sie kam manchmal vorbei und versprach ihnen die tollsten Sachen. Und ich antwortete ihm, weißt du, sie meint es ernst. Sie will es tun. Ich habe vor Jimmy nie schlecht über sie gesprochen. Er wusste ja, was ich mit ihr durchgemacht hatte. Jimmys Vater Al. Obwohl wir sie nicht besuchen durften, taten wir es. Wenn wir was ausgefressen hatten, drohte uns Dad, dass wir zu unserer Mutter müssten. Dabei hatten wir mit ihr viel mehr Spaß. Ein paar Tage überschüttete sie uns mit Liebe. Dann war sie wieder monatelang verschwunden. Jimmys Bruder Leon. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. Ein Engel stieg gestern vom Himmel herab. Sie blieb lange genug bei mir, um mich zu retten. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt. Von der süßen Liebe des Mondes zum tiefblauen Ozean. Dann breitete sie hoch über mir ihre Flügel aus und sagte, ich gehe jetzt, aber morgen komme ich wieder. Und ich sagte, flieg los, mein süßer Engel. Flieg durch den Himmel. Flieg, mein süßer Engel. Morgen werde ich an deiner Seite fliegen. Natürlich kamen am nächsten Morgen silberne Schwingen auf mich zu, hoben sich von einem zarten Sonnenaufgang ab und mein Engel sagte zu mir, heute ist der Tag, an dem du aufsteigen wirst. Nimm meine Hand, du wirst mein Mann sein und wir werden aufsteigen. Und sie hob mich über alle Himmel. Und ich sagte, flieg los, mein süßer Engel, flieg weiter durch den Himmel, flieg, mein süßer Engel, für immer werde ich an deiner Seite sein. Some dreams that I had when I was real little, you know, like my mother was being carried away on these camels, and it was a big caravan. She's saying, "Well, I'm gonna see you now." And she's going under these trees. You can see the shade, you know, the leaf patterns across her face. But she's going under this, you know, like that. And the sun, you know how the sun shines through a tree, and if you go under the shadows of the tree, the shadows go across your face. Well, these were in green and yellow shadows. Like she's saying, "Well, I won't be seeing you too much anymore, you know. So I'll see." And then about 2 years after that, she died, you know. And I said, yeah, but where are you going though, like that? You know, I remember that. I always really remember that. I never did forget. There's some dreams you never forget. Einige Träume träumte ich immer wieder, als ich ganz klein war. In einem wurde meine Mutter auf einem Kamel weggebracht. Und dann gab es einen riesigen Wohnwagen. Und sie hat gesagt, ich komme jetzt zu dir. Und dann ging sie unter diesen Bäumen und man konnte die Schatten sehen. Also das Schattenspiel der Blätter auf ihrem Gesicht. Wenn man unter einem Baum hindurchgeht, auf den die Sonne scheint, dann sagt man, die Schatten streifen dein Gesicht. Aber diese Schatten waren nicht wirklich. Sie sagte dann, ich werde nicht mehr so oft kommen können, weißt du? Und 2 Jahre später war sie tot. Und ich habe dann gefragt, wohin gehst du? Daran erinnere ich mich. Das werde ich nie vergessen. Es gibt Träume, die man nie vergisst. Er fuhr mit einem Fahrrad, das mit so Fuchsschwänzen, Lichtern und Spiegeln geschmückt war. Eines Tages kam er vorbei und war ganz schwarz gekleidet. Er war ein komischer Kerl. Er war ziemlich distanziert und man kam schlecht an ihn ran. Er spielte was auf meiner Gitarre und ich sagte, Mensch, zeig mir das. Und er brachte mir eine Menge bei. Er war wirklich nett, er brachte mir immer was Neues bei. Er machte das bei allen. Jimmy spielte immer. Manchmal wollte mich meine Mutter nicht hinauslassen, wenn er unvermutet auftauchte und Gitarre spielen wollte. Dann stand er einfach auf der Veranda und wartete. Binorsi Blackmon, ein Jugendfreund. Ich wusste nicht, dass ich die Saiten andersherum aufziehen musste, weil ich Linkshänder bin. Aber ich merkte, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht. Ich vertauschte die Saiten, aber als ich damit fertig war, war die Gitarre total verstimmt. Ich hatte keine Ahnung, wie man sie stimmte. Deshalb ging ich in einen Laden und probierte dort eine andere Gitarre aus. Danach konnte ich dann meine eigene stimmen. Ich hänge am Bahnhof rum und warte auf den Zug. Ich warte auf den Zug, der mich von diesem gottverlassenen Ort wegbringt. Eine Menge Leute haben mich hier gedemütigt und sich einen Dreck um mich gekümmert. Mein Mädchen nannte mich einen Versager, mit Tränen in den Augen, die sich in mein Herz brannten. Es ist schade. Zu schade, kleines Mädchen. Aber wir müssen uns trennen. Ich verlasse die Stadt. Ich muss abhauen. Ich werde eine ganze Menge Kohle machen, groß rauskommen. Und dann werde ich diese Stadt kaufen und alle in die Tasche stecken. Vielleicht gebe ich dir auch was davon ab. Das werde ich machen. Das werde ich machen. Glaubst du, das mache ich? Eines Morgens stand ich dann mit meinem kleinen Armeesack und $400 in der Tasche außerhalb von Fort Campbell, an der Grenze von Tennessee und Kentucky. Ich ging in einen Jazzschuppen und trank was. Das Lokal gefiel mir und ich blieb. Viele behaupten, dass ich manchmal mehr als gutmütig bin. Naja, ich war an diesem Tag ziemlich großzügig und habe wohl jedem einen Schein in die Hand gedrückt, der einen haben wollte. Als ich das Lokal verließ, hatte ich noch $16. Für die Strecke von Tennessee nach Seattle reichte das nicht. Also nicht nach Hause. Das sind gut 2000 Meilen. Zuerst wollte ich meinen Dad anrufen und ihn um Fahrgeld bitten, aber ich wusste, was er sagen würde, wenn ich ihm erzählte, dass ich in einer Nacht fast $400 durchgebracht hatte. Nein, das kam nicht in Frage. Ich musste eine Gitarre auftreiben und Arbeit finden. Nach Nashville waren es nur 20 Meilen und dort gab es eine riesige Musikszene. Da musste doch was laufen. Er spielte ununterbrochen. Die ganze Zeit. Und keinem kam das komisch vor. Er war einfach so. So wie die Sonne scheint, so spielte Jimmy Gitarre. Der Funkmusiker Ernie Isley. Dieser Mann hatte eine ganz besondere Ausstrahlung. Wenn er da war, hatte man nur noch Augen für ihn. Man konnte seine Gegenwart regelrecht spüren. Ich mochte ihn wirklich sehr. Er verbreitete eine bestimmte Art von Wärme. Margaret Redding, die Mutter des Bassisten Noel Redding. Lieber Dad, ich habe noch immer meine Gitarre und meinen Verstärker. Und solange ich die besitze, wird mir nichts passieren. Für einige Plattenfirmen, die ich besucht habe, kann ich sicher Aufnahmen machen. Ich will es auf diesem Weg versuchen, denn so kann man sich einen wesentlich größeren Namen machen, als wenn man für andere spielt. Diese Tourneen habe ich nur mitgemacht, um vor Publikum auftreten zu können und herauszufinden, wie das Musikgeschäft funktioniert. Heutzutage reicht es nicht, gut zu singen. Es ist den Leuten egal, ob man schlampig singt, solange nur der Beat stimmt. Und darauf werde ich setzen. Da liegt das Geld. Also, wenn ihr in ein paar Monaten eine Platte von mir hören solltet, die scheußlich klingt, müsst ihr euch nicht schämen. Wartet lieber auf das Geld, das reinkommen wird. Ihr sollt nur wissen, dass ich noch lebe und immer noch versuche, es zu schaffen. Es geht mir gut, obwohl ich nicht jeden Tag was zu essen habe. Die Lage könnte schlimmer sein. Aber ich schlage mich schon durch, bis alles für mich so läuft, wie ich es mir wünsche. Bitte schreib bald. Ich fühle mich hier ziemlich einsam. In Liebe, dein Sohn Jimmy. He was playing in a little club called the Cafe One in Greenwich Village. Just he just met the musicians that afternoon when I saw him. Er spielte in einem kleinen Club mit dem Namen the Cafe One. in Greenwich Village. Als ich ihn dort erlebt habe, da hatte er die Musiker gerade erst am Nachmittag getroffen. Und ich glaube, er hat so um die $15 für 4 Auftritte an einem Tag bekommen. Ich saß nur da und dachte, hier muss doch was faul sein. Irgendjemand muss diesen Mann doch schon jahrelang unter Vertrag haben oder sowas. Ich konnte einfach nicht glauben, dass dieser Bursche hier herumstand und keiner irgendetwas für ihn tat. Er war wirklich überwältigend. Chas Chandler, der Produzent von Jimi Hendrix. Keiner war da, also sprangen wir auf die Matratze. Er war schüchtern, extrem schüchtern. Nach der ersten Nacht zog er zu mir. Das war einfach, denn seine ganzen Habseligkeiten hatte er im Gitarrenkoffer. Wir schliefen meist bis mittags, standen aber erst Stunden später auf. Jimmy spielte im Bett liebend gern auf seiner Gitarre und schlief neben ihr. Oft schlief er ein und sie lag auf seiner Brust. Und jedes Mal, wenn ich sie ihm wegnehmen wollte, wachte er auf und sagte, »Nein, nein, lass meine Gitarre in Ruhe!« Wir lebten praktisch im Bett. Fane Pridgen. Du weißt genau, dass du eine scharfe, kleine Herzensbrecherin bist und eine süße Liebeskünstlerin. Ich will dich mit nach Hause nehmen. Ich werde dir nichts Böses tun, nein. Du musst nur mir gehören, mir allein, du durchtriebene Lady. Er war gut gebaut, ja. Er stürzte sich auf mich mit der Grazie eines Mississippi-Holzfällers, der sich nach 10 Stunden in der Sonne über einen Teller Gemüse und Brot hermacht. Aber er war auch im Bett erfinderisch. Eine Zugabe nach der anderen. Schnell und heiß, wie seine Musik. Manchmal dachte ich, er nimmt mich auseinander, wie seine Gitarre auf der Bühne. Ich sehe dich. Plötzlich bist du da. Und ich möchte aufspringen und schreien. Hör mal zu, Baby, für mich ist eins klar. Ich bin es leid, meine kostbare Zeit zu verschwenden. Du musst mir gehören, nur mir allein. Du durchtriebene Lady. Jetzt komme ich. Ich will dich mit nach Hause nehmen. Ich werde dir nichts Böses tun, nein. Du sollst mir gehören, nur mir allein. Du durchtriebene Lady. In einem meiner Träume hatte ich die Jahreszahl 1966 gesehen. Und ich wusste, irgendwas würde dann passieren. Und ich wartete einfach ab. Ich wollte meine eigene Show machen, meine eigene Musik. Und nicht immer dieselben Griffe spielen. The day arrived, we were playing at the London Polytechnic, and we came backstage, and there was Jimmy, and he was really very already pretty freaky looking with big hair and. Irgendwann haben wir dann an der London Polytechnic gespielt und sind hinter die Bühne gegangen, und da war Jimmy. Schon damals sah er wirklich ziemlich abgefahren aus, mit seinen vielen Haaren und seiner Kosakenjacke und den knallengen Jeans. Aber seine Augen und seine Stimme waren wunderschön. Und er hatte eine sehr angenehme Art, ein richtiger Gentleman, sehr charmant. Ich habe sofort gemerkt, dass hier etwas Gewaltiges im Gange ist. Dann hat er seine Gitarre ausgepackt und gefragt, wäre es okay, ein bisschen zu jammen? Und ich habe gemeint, klar, wenn die Jungs nichts dagegen haben. Ginger wollte zuerst nicht so richtig, für Jack war es kein Problem. Jimmy hat dann allen die Show gestohlen. Er hat einfach alles gegeben. Einen Howlin' Wolf-Song hat er gespielt, das war richtig stark. Und er hat die Gitarre hinter seinem Rücken gespielt, hinterm Kopf, zwischen den Beinen, mit den Zähnen und hat sie dann leicht auf den Boden geschlagen. Und ich dachte nur, ja, das ist es. Der Kerl ist für den Ruhm bestimmt. Eric Clapton. Du scherst dich nicht um mich, aber das ist mir egal. Du denkst, es ist wieder ein neuer Depp. Das mag ich. Ich habe nur das eine brennende Verlangen. Ich will mich an deiner Glut wärmen. Rück mal rüber, Rover, und lass Jimmy ran. Ja, du weißt schon, was ich meine. Davon rede ich gerade. Ich lernte ihn bei Freunden kennen. Er saß da in der Mitte des Wohnzimmers und bastelte an einem Verstärker herum. Ich konnte ihn nicht leiden. Für mich war er total auf dem Ego-Trip. So nach dem Motto, hallo. Und das war's dann. Carol Shirokey. Du willst mir dein Geld geben, mich mit Geld abspeisen. Spaß dir. Heb's auf für schlechtere Zeiten. Ich hab nur das eine brennende Verlangen. Ich will mich wärmen an deiner Glut. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Das nächste Mal sah ich ihn in einem neu eröffneten Club, wo er mit den Squires auftrat. Er kam an meinen Tisch und sagte, ich muss dir was sagen. Aber du wirst sicher gleich lachen. Ich sagte, ich werde nicht lachen. Und er antwortete, doch, du wirst lachen. Und ich sagte, ich verspreche dir, dass ich nicht lache. Gut, ich möchte dein Knie küssen. Klar, dass ich da lachen musste. Ich meine, wie viele Leute sagen dir, dass sie dein Knie küssen wollen? 3 Tage später sind wir zusammengezogen. Und wir erlebten ein permanentes Feuerwerk. Wenn man sich nur für eine Sekunde oder für 3 Minuten verliebt, dann tut es nicht weh. Jeder Durchschnittsengländer glaubt, dass alle Nigger große Schwänze haben. Und Jimmy hat das bis zum geht nicht mehr ausgenutzt. Der Arsch mit Ohren. Und jeder ist drauf reingefallen. Ich auch. Eric Clapton. Man konnte ihn nicht festhalten. Wer das versuchte, war ihn garantiert los. Wenn er nachts nicht nach Hause kam, schlief er bestimmt mit einer anderen. Doch ich habe ihm nie Fragen gestellt, weil er dann sofort abgehauen wäre. Jeden Tag bin ich in einer anderen Stadt. Und wenn ich zu lange bleibe, dann ziehen mich die Leute runter. Sie reden über mich, als wäre ich ein Hund, reden über meine Klamotten. Und sie merken nicht, wie spießig sie sind. Genau deshalb kannst du mich nicht festhalten. Ich will das nicht. Ich muss weiterziehen. Ich will ganz frei sein. Das machen, was mir gefällt. Ganz frei, mit dem Wind umherziehen. Einfach ganz frei. Ich kann nicht bei dir bleiben. Ich muss weg. Pass mal auf, das ist nämlich so. Überall versuchen die Frauen, mich in einen Plastikkäfig zu sperren. Dabei ist ihnen gar nicht klar, wie leicht man den aufbrechen kann. Aber manchmal bin ich kurz davor, mich zu verlieben. Und dann heißt es für mich, nichts wie weg, bevor ich eingesperrt werde. Die meisten denken, dass man leiden muss, um ein guter Bluesmusiker zu sein. Ich glaube das nicht. Ich mag einfach den Klang des Blues. Wenn ich bestimmte Töne höre, dann bin ich einfach glücklich. The guy was such a great musician. He was incredibly particular in the sound. You know, those times when he would say to me, "We can get a better sound than that." Der Typ war ein wirklich großer Musiker. Seine Klänge waren unglaublich ausgeklügelt. Es kam vor, dass er zu mir gesagt hat, hier können wir doch noch einen besseren Sound hinkriegen. Und ich konnte nicht den geringsten Unterschied hören, wenn er an einem Sound gebastelt hatte. Und er hat immer gesagt, nein, es ist noch nicht so, wie es sein soll. Jimmys Produzent, Chas Chandler. Wir waren wie Hund und Katze. Wir kreischten und schrien. Einmal schlug ich ihn mit der Pfanne und Teller und Gläser flogen durch die Luft. Die ganze Küche war ein einziger Scherbenhaufen. Es war wirklich beängstigend, echt total hässlich. Er sperrte mich eine Ewigkeit im Badezimmer ein und verließ einfach die Wohnung. Schließlich befreite mich Chas Freundin Lotte. Ich stürmte aus dem Badezimmer und da saß Jimmy in seinem schwarzen Mantel. Ich rief mir ein Taxi und er schrie mir hinterher, »Wo gehst du hin?« Als ich zurückkam, hatte er aufgeräumt und den ganzen Songtext geschrieben. Kathy Etchingham. Wenn alle Joker gezogen sind und die Clowns alle im Bett, dann kannst du das Glück hören, wie es die Straße runtertorkelt und rote Fußspuren hinterlässt. Und der Wind flüstert Mary. And the wind whispers Mary. A broom is drearily. Ein Besen fegt trostlos die zerbrochenen Teile des gestrigen Lebens auf. Irgendwo weint eine Königin und irgendwo ist ein König ohne Frau. Und der Wind ruft Mary. Die Ampeln werden morgen auf Blau umschalten und ihre Leere auf mein Bett ausgießen. Die winzige Insel treibt flussabwärts, weil das Leben zu Ende ist. Und der Wind brüllt Mary. Wird sich der Wind jemals an die Namen erinnern, die er in der Vergangenheit verweht hat? Und mit seiner Krücke, seinem Alter und seiner Weisheit flüstert er, nein, das war das letzte Mal. Und der Wind seufzt Mary. Solange ich mich zurückerinnern kann, bin ich launisch gewesen. Ich kapsle mich gern ab. Manchmal möchte ich einfach nur alleine sein. Die Leute denken, ich wäre komisch. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Wie er da im Sonnenlicht hockte, einen silbrigen Muschelgürtel um die Taille, weiße Kalbslederstiefel bis übers Knie, das Zigeunerwestchen über dem purpurroten Hemd und mit bunten Tinten und Ölfarben neben der Gitarre, wirkte er völlig entrückt. Es war wie ein Navajo-Traum, der Krieger vor der Jagd. Eric Burdon beim Monterey Pop Festival 1967. Das hier will ich unbedingt noch loswerden. Ich weiß, jeder sagt das, aber das ist was anderes. Jeder weiß, dass wir es hier nicht schaffen konnten und dass wir deshalb nach England gegangen sind. Und Amerika mag uns nicht, weil, naja, ihr wisst schon, weil unsere Füße zu groß sind und wir eine lange Matte haben und goldene Unterwäsche tragen. Aber das ist alles Quatsch, Brüder. Es ist ganz einfach. Ich bin hier rumgehangen und dann nach England gegangen. Dort habe ich die beiden Typen hier aufgegabelt und jetzt sind wir eben hier. Mann, es ist einfach toll, wieder hier zu sein und hier wirklich spielen zu können. Ich könnte mich jetzt den ganzen Abend bedanken. Hey, danke, danke, danke. Aber ich kann euch auch einfach packen und... Er fing an, sein Image zu hassen. Er saß auf der Bettkante und brach fast in Tränen aus, während er mir zu erklären versuchte, wie er sich fühlte. Wie satt er seinen Bühnenakt habe und was die Leute alles von ihm erwarteten. Kathy Etchingham. But I wanna know for sure. Come in, I suck it to the one time. You move me. Look out. Do you think success had spoiled him in any way? Oh, it did to an extent, yeah. Yeah, it's had a... he found it very hard to keep his feet in the end. It changed his lifestyle. Yeah. Oh, yeah. Jess Chandler, meinen Sie, der Erfolg hat ihn irgendwie kaputt gemacht? Er hatte damit zu kämpfen, auf dem Teppich zu bleiben. Hat das seine Lebensweise verändert? Er konnte nur schwer mit dem Erfolg umgehen. War er Ihrer Meinung nach glücklich? Nicht besonders. Ich glaube, anfangs, als er nach England kam, da war er glücklich. Ich dachte immer, die ersten 18 Monate seiner Karriere in England, das war seine glücklichste Zeit. Seit ich in Europa bin, habe ich nur einen unter 100 getroffen, mit dem ich über das reden konnte, was ich wollte. Jeder fragt mich, wie alt ich bin, ob ich wirklich Indianerblut in mir habe, wie viele Frauen ich gehabt habe, ob ich verheiratet bin, ob ich einen Rolls besitze. All diese albernen Sachen. Leute, die mich mögen, interessiert das überhaupt nicht. Die wollen etwas ganz anderes. Die wollen etwas fühlen, etwas Wahrhaftiges. Revolution, Kampf, Rebellion. Als ich ihn sah, bekam ich eine Gänsehaut. Es war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Er kam mit seinem ganzen Gefolge rein und sah aus wie ein Toter. Wir waren zwar nie die dicksten Freunde gewesen, aber wir haben immer geredet, immer. Und er kam rein mit gesenktem Kopf, setzte sich allein auf die Couch und legte seinen Kopf in die Hände. Er sagte nichts und keiner sprach ihn an. Er bewegte sich erst wieder, als es Zeit für seinen Auftritt wurde. Er wollte wirklich unbedingt auftreten. Aber er hätte es lassen sollen. Der Bluesgitarrist Johnny Winter. Als ich zurückkam, sah ich, dass es ihm schlecht ging. Ich versuchte, ihn zu wecken, schaffte es aber nicht. Und man darf nicht vergessen, dass er ein Star war. Also dachte ich, dass ich wohl besser ganz schnell seinen Arzt anrufen sollte. Ich wusste, er hieß Robertson, aber es gab so viele Robertsons im Telefonbuch, dass ich dachte, vergiss es. Ich wählte also die Nummer einer Bekannten, um sie nach einem guten Arzt zu fragen, weil ich dachte, er braucht einen Arzt und keine Klinik. Sie war aber nicht zu Hause, sondern komischerweise bei Eric Burdon, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. So geriet ich an Eric Burdon. Als ich sie schließlich erreichte, fragte ich sie nach der Nummer, denn sie kannte Jimmy auch, und ob sie oder irgendjemand sonst einen guten Arzt kennen würde. Sie sagte nein. Eric Burdon kam ans Telefon und wollte wissen, was los war. Ich sagte, Jimmy geht's nicht gut und ich kriege ihn nicht wach und rufe jetzt einen Notarzt. Er meinte, ich soll auf gar keinen Fall einen Krankenwagen rufen. Und ich antwortete, ich werde doch einen rufen und ich muss jetzt auflegen. Er sagte, na gut, dann ruf halt deinen blöden Krankenwagen. Er war unheimlich wütend. Monika Dannemann über den 18. September 1970. Im Halbschlaf riet ich ihr, ihm heißen Kaffee zu machen und ihn ins Gesicht zu schlagen. Falls sie Hilfe brauche, solle sie nochmals anrufen. Meine Freundin Erinia sagte zu mir, Monika ist ein gutes Mädchen, sie wird sich schon um ihn kümmern. Daraufhin fühlte ich mich besser und kroch wieder unter die Bettdecke. Ich weiß nicht, wie lange ich gedöst habe, als in meinem Kopf plötzlich die Alarmglocken losgingen. Monikas Nummer, Erinia. Gib mir schnell Monikas Nummer. Monika, hier ist Eric, hör zu. Mach genau, was ich dir sage und stell keine Fragen. Ruf sofort einen Krankenwagen. Schnell! Sie widersprach, ich kann hier keine Leute reinlassen, hier liegt jede Menge Stoff rum. Das ist doch egal. Nimm den illegalen Stoff und spül ihn im Klo runter. Mach irgendwas, aber ruf einen Krankenwagen. Wir sind schon unterwegs. Eric Burdon. Purple Haze ist überall in meinem Hirn. In letzter Zeit scheint mir alles so verändert. Ich benehme mich ganz komisch, aber ich weiß nicht warum. Entschuldigung, ich muss mal eben den Himmel küssen. Alles dreht sich um Purple Haze. Ich weiß nicht, ob ich abhebe oder runterkomme. Bin ich glücklich oder geht's mir schlecht? Egal. Dieses Mädchen hat mich verhext. träume eine Menge. Und viele dieser Träume tauchen in meinen Songs auf. Kennen Sie unseren Song Purple Haze? Da habe ich geträumt, ich würde auf dem Meeresboden spazieren gehen. Nun, der bestand aus 1000 Worten und wurde nicht... Ach, das macht mich so wütend, weil es einfach nicht mehr Purple Haze ist. Verstehen Sie? Ich habe viele Texte verändert. Und im Allgemeinen kürzte ich auch. Normalerweise waren die Songs 6-7 Minuten lang. Und wir haben sie dann auf 3-4 Minuten runtergekürzt und waren überzeugt, dass sie dadurch nur besser werden konnten. Jimmys Produzent, Chess Chancher. In meinen Augen immer nur Purple Haze. Ich weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Du bringst mich dazu, dass ich mir den Geist wegblase. Ist heute schon Morgen oder ist es nur das Ende aller Zeit? Excuse me, while I kiss the sky. Jimi Hendrix zwischen Himmel und Hölle. Musikfeature von Lothar Nichols. Die Texte und Übersetzungen sprachen Achim Hall, Thomas Mehlhorn, Ursula Rennecke, Mandy Rutzki und Sebastian Schwab. Realisation Rolf Knapp, Sonja Röder, Norbert Vossen, Andrea Walz und Tobias Krebs Regie.